dich glatt, der glitzerige Klimper, wie gleit ich aus? Mit Händen und Füßen noch fassen, noch halt ich das schleckige Schlüpfen. Feuchtes Nass fällt mir die Nase. Tipp! Tipp! Verfluchtes Schiff! Du freiliches Kind. Willst du mich freuen? So freue mich hier. O weh, du entweichst, komm noch wieder. Schwerbart mir, was so leicht du erschwingst. Steig nur vom Grund, da greifst du mich sicher. Und besser nach unten. Nun aber nach oben. Wie fang ich im Sprung den spröden Fisch? Warte, du Falsche! Gleite herab. Wie töricht seid ihr, dumme Schwestern, dünkt euch diese nicht schön. Dumm und hässlich darf ich sie halten, seit ich dich holdeste sehe. Seh mir vor, so süß und frei, in mir verfüllt von Mut. Ihr sagt, zuckt und zehrt sich das Herz, lacht mir so zierliches Lob. Thank you. brünstige Glut mir brennt und glüht. Hoch und minne, viel und mächtig, hüt mir den Mut auf. Ihr auch lacht und lügt, lüstern lächt sich nach euch, und eine muss mir lügen.